Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 59. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Da die vorgegebene Sendezeit heute wieder bis zur letzten Sekunde genützt ist, möchte ich Sie mit launigen Aperçus zu Primzahlen verschonen und das Wort unverzüglich meinem Sendungsgast Marion Meyer übergeben. Die griechische Malerei. Ihre Malerei, über die wir nur sehr ungenau unterrichtet sind, man kann sagen glücklicherweise, denn es ist nicht abzusehen, was ihr Vorbild in der Kunst des neueren Europa angerichtet hätte, scheint bis tief ins 5. Jahrhundert hinein einen streng stilisierenden Charakter getragen zu haben und, wenn das Relief eine Art Gemälde in erhabener Arbeit war, umgekehrt eine Art zweidimensionale farbige Plastik gewesen zu sein. Ganz wie beim Drama lagen die Hauptgründe für diese Gebundenheit teils in der Unentwickeltheit und Konservativität der Technik, teils in der Orientierung auf den religiösen Kult. Die Fresken Polygnots, dessen Blütezeit etwa das zweite Viertel des 5. Jahrhunderts umfasste, kannte noch keine Schlagschatten, kein Hell-Dunkel, keine Modellierung und boten nichts als kolorierte Umrisszeichnungen. Er wusste auch noch nichts von Perspektive und gab das Hintereinander als ein Übereinander. Erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, zu Anfang des Peloponnesischen Krieges, erfand Agatharchos die Skenografie, die perspektivische Kulissenmalerei, die durch Alkibiades, der sein Haus mit solchen Bildern schmücken ließ, zur großen Mode erhoben wurde. Ungefähr um dieselbe Zeit wirkte Apollodoros, genannt der Schattenmaler, weil er als erster die Lichtverhältnisse richtig beobachtete und auf seinen Gemälden zur Darstellung brachte. Und Zeuxis und Parrhasios, die jüngeren Zeitgenossen Apollodors, waren offenbar schon Illusionsmaler. Denn auch wenn die bekannte Erzählung, dass Zeuxis mit seinen gemalten Früchten die Vögel, Parrhasios aber mit einem gemalten Vorhang den Zeuxis getäuscht habe, erfunden sein sollte, so zeigt sie doch deutlich, was man diesen beiden Künstlern zutraute. Bei Zeuxis erscheint auch zum ersten Mal das nackte Weib, das erst ein Menschenalter später in der Plastik auftaucht. Wir stoßen hier wiederum auf das schon mehrfach hervorgehobene Gesetz, dass die Malerei der Skulptur in der Entwicklung voranzugehen pflegt. Die griechische Plastik ist daher auf der Höhe ihrer Ausdrucksfähigkeit das posthume Kind der perikleischen Zeit. Und der Sophistik und Euripides entsprechen nicht Phidias, Myron und Polyklet, sondern Skopas, Praxiteles und Lysipp. Zu Anfang des 4. Jahrhunderts ging man von der Temperamalerei zur Enkaustik über, die durch Anwendung von Wachsfarben eine größere Brillanz und Feinheit erzielte und in der antiken Kunstentwicklung ungefähr dieselbe Rolle gespielt hat wie die Ölmalerei in der neueren. Und am Ende des Jahrhunderts gelangen bereits ganz moderne Richtungen zur Geltung. In Alexandrien gibt es die Schule der Ropographen und der Ryparographen, der Kleinkrammaler und der Schmutzmaler. Der Alexandrinismus. Der Alexandrinismus ist überhaupt im höchsten Grade geeignet, das gesamte traditionelle Bild vom Hellenentum umzukehren. Da man immerzu wie hypnotisiert auf das perikleische Zeitalter starrte, ist man zwei Jahrtausende lang an dieser Entwicklungsstufe der griechischen Kultur vorübergegangen, indem man sie entweder als Verfall oder als überhaupt nicht existent behandelte. Man gewöhnte sich sogar daran, das Wort Alexandrinertum zum beschimpfenden Gattungsbegriff zu depositieren. Wenn ein Professor oder Literat diese Vokabel in den Mund nahm, so wollte er damit sagen, dass es sich um eine geistige oder künstlerische Richtung handle, die blutleer und anempfunden, mechanisch und künstlich, professoral und unschöpferisch, kurz, so wie er selber sei. Nun verhält es sich aber mit diesem Begriff wie mit so vielen anderen. Ein Merkmal und nicht einmal das Wesentlichste hat alle anderen überwuchert. Eigentlich gelangt in der alexandrinischen Periode, die die drei letzten Jahrhunderte, genauer das dritte Jahrhundert vor Christus umfasst, die hellenische Volksbegabung erst zu ihren feinsten und reichsten Entfaltungen. Die griechische Kultur wird zur Weltkultur. Sie verbreitet sich über das gesamte antike Zivilisationsgebiet und sie entwickelt erst in diesem Zeitraum jenen behenden und scharfen, freien und allseitigen Geist, den wir als spezifisch hellenisch zu betrachten pflegen, in seiner ganzen Fülle. Wenn erst seit wenigen Jahrzehnten ein stärkeres Interesse für die Alexandrinerzeit erwacht ist, so hat es einen sehr naheliegenden, man möchte fast sagen egoistischen Grund. Sie hat nämlich eine große Ähnlichkeit mit der unserigen. Heraufkunft des Berufsmenschen und des kosmopolitischen Untertans. Die ursprüngliche griechische Anschauung kannte überhaupt keine Berufe, sondern nur eine ideale Einheit aller und die Forderung der Kallokagathie, alle zu verkörpern. Das Spezialistentum galt als banausisch. Der Grieche hasste es schon deshalb, weil es hässlich macht, Leib und Seele verkrüppelt, indem es einen Zug unkünstlerisch heraushebt. Um die Wende des 4. Jahrhunderts beginnen aber plötzlich innerhalb des antiken Kulturkreises eine Art neuer, im bisherigen Sinne ungriechischer Typen zu dominieren. Der Virtuose, der ein Berufskünstler, der Athlet, der ein Berufsgymnast, der Offizier, der ein Berufssoldat, der Bürokrat, der ein Berufsbeamter, der Diplomat, der ein Berufspolitiker, der Professor, der ein Berufsgelehrter und der Literat, der ein Berufsschriftsteller ist, indem er im Gegensatz zur früheren Objektivität, ja Anonymität, als Autor sein Ich zeigt. Während die Darstellung der tragischen und komischen Dichtungen bisher, wie bei den mittelalterlichen Passionsspielen, Sache der gesamten Bürgerschaft war, entstehen jetzt allenthalben Theaterfachschulen, die sogenannten Vereine der dionysischen Künstler. Auf politischem Gebiet gelangt man zum Imperialismus und zu dessen Komplement, dem Kosmopolitismus. Die bevorzugte Regierungsform ist der Absolutismus, aber der aufgeklärte. Antigonos Onatas bezeichnete das Königtum als Endoxos Duleia, ruhmreichen Knechtsdienst, was ganz friderizianisch klingt. Und die Diadochenfürsten gaben sich gern den Beinamen Euergetes, Wohltäter, oder Soter, Retter, Heiland, mit dem man übrigens auch die Häupter der Philosophenschulen, zum Beispiel Epikur, zu ehren liebte. Die äußere Herrschaftsform umfasst den typischen Apparat großdynastischer Regierungsweise. Staatsrat, Hofetikette, Audienzen, Dekrete, Edikte, stehendes Heer, Heiligkeit der Majestät, Schwur bei der Tüche des Königs. Es entstehen die neuen Begriffe des Untertans und des Privatmenschen, der aber, wie dies fast immer der Fall zu sein pflegt, unter der unbeschränkten Monarchie mehr persönliche Freiheit und Sekurität genießt als unter der unberechenbaren Demokratie. Vollkommen neu ist auch das Heraufdämmern eines gewissen Humanitätsgefühls. Man beginnt in der Kriegführung eine Art primitives Völkerrecht anzuerkennen, ja nicht selten eine fast romantische Ritterlichkeit zu beobachten und über das Los der Sklaverei und sogar über deren Berechtigung nachzudenken, wozu die Entwicklung eines arbeitenden, freien Massenproletariats das Gegenstück bildet. In der Polis hatte sich der Einzelne nur als Teil, Glied und Organ eines engen Sondergemeinwesens empfunden, das ihm alles war. Jetzt erklärt man im Sinne der Stoa, der wahre Staat sei der Kosmos, und beginnt die Pflichten des Bürgers und Familienvaters mit den Augen des kynischen Philosophen anzusehen, dessen Bild Epiktet einige Jahrhunderte später am eindringlichsten gezeichnet hat. Zitat: Das Königtum des Kynikers ist es wert, dass man seinetwegen auf Weib und Kinder verzichtet. Alle Menschen sieht er als seine Kinder an. Ist es wirklich die größte Wohltat für die Menschheit, ein paar rotzige Kinder in die Welt zu setzen? Wer hat mehr für die Gesamtheit geleistet? Priamos, der 50 Taugenichtse erzeugte, oder Homer? Du fragst mich, ob der Kyniker sich am politischen Leben beteiligen wird? Du Narr, kann es eine größere politische Aufgabe geben als die seinige? Soll einer vielleicht vor den Athenern Reden über Steuern und Einkünfte halten, wenn er verpflichtet ist, sich mit allen Menschen zu unterreden, gleich viel, ob sie Athener, Korinther oder Römer sind? Und nicht über Steuern und Einkünfte, über Krieg und Frieden, sondern über Seligkeit und Unseligkeit, Glück und Unglück, Knechtschaft und Freiheit? Zitat Ende. Hellenistische Großstadtkultur. Zugleich Ursache und Folge des Kosmopolitismus ist die gefräßige Ausbreitung einer Weltwirtschaft, wie sie die antike Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte. Die Eroberungen Alexanders des Großen hatten den Orienthandel eröffnet. Aus Indien, Persien, China kam eine Fülle bisher unbekannter Luxusartikel. Man begann sich aufs offene Meer hinauszuwagen, statt wie bisher ängstlich an der Küste zu kleben. Nach persischem Vorbild wurden Reichsstraßen gebaut, die den Landverkehr für die ungeheuren Karawanenzüge vermittelten. Das Hotelwesen, dem bisherigen Altertum unbekannt, begann zu florieren. Zahlreiche Banken, an der Spitze die allmächtige Zentralbank von Alexandria, ausgedehnte Kartelle von Großkaufleuten, Schiffsrädern, Spediteuren wurden gegründet. Es gab sogar schon Weltausstellungen. Ein raffiniertes Steuersystem, für das Ägypten seine jahrhundertelangen Erfahrungen herlieh, zog sein Netz über die bestürzte Menschheit. Es gab Stempel und Gebühren und Taxen für alles. Ein außerordentlich spezialisiertes Zunftwesen entwickelt sich. Es gibt Bäcker für grobes und für feines Gebäck, Schweineschlechter und Rindermetzger, Korbflechter und Mattenflechter. Der Ingenieur beginnt im Kriege eine bedeutende Rolle zu spielen. Man verwendet allenthalben Ballisten, Katapulten, wandelnde Batterien, und König Demetrios, genannt Polyorketes, der Städtebestürmer, baut seine berühmte Stadteroberin, eine 50 Meter hohe Maschine von 9 Stockwerken, die auf Räder laufend, tankartig gepanzert und mit vielen hundert Mann und zahllosen Steinblöcken, Balken, Bleigeschossen und Brandpfeilen armiert, genau auf jedes Ziel eingestellt werden konnte. Enorme Schiffe für Krieg und Handel wurden gebaut, und es entwickelte sich derselbe Wetteifer im Steigern der Tonnage wie heutzutage. Das Riesenpassagierschiff Syrakusia des Königs Hieron enthielt 300 Seesoldaten und 600 Matrosen und eine dementsprechende Anzahl von Salons und Badezimmern, Türmen und Geschützen. Eine Art Artillerie bildeten auch die Elefanten, von denen zum Beispiel Seleukos I. auf Apameia ein Depot von 500 Stück besaß. Die neuen Residenzen und Metropolen, alle von der gleichen Physiognomie, rationell in geradlinigen, rechtwinklig sich schneidenden Straßen angelegt, entwickelten sich rasch zu den Ausmaßen unserer modernen Großstädte, auch in der Mammuthaftigkeit ihrer öffentlichen Bauten. Der Koloss von Rhodos war 32, das Grabmal des Königs Mausolos zu Halikarnas 44, der achtstöckige Leuchtturm auf der Insel Pharos 160 Meter hoch, während sein modernes Analogon, die New Yorker Freiheitsstatue, mit dem Sockel nur 93 Meter misst. Hellenistische L'art pour l'art, Kunst und Fachwissenschaft. Auch in der Literatur kommt es zur Massenproduktion, Aber bei den einzelnen Werken bevorzugt man in fast übertriebener Weise die geringen Dimensionen. Ein großes Buch, ein großes Übel, sagte Kallimachos, einer der namhaftesten alexandrinischen Dichter. Eine ausgesprochene Lach, pure Lach-Kunst entsteht, die das Sensationelle und Raffinierte, das Esoterische und Komplizierte, das Kuriöse und Künstlich-Archaische bevorzugt und eine Art Rokoko des Gefühls zu Wort kommen lässt. Die lyrische Dichtung schwärmt Rousseau-artig für Bukolik. Die Malerei entdeckt die Landschaft. Doch bleiben beide darin noch völlig antik, dass sie durchaus des modernen Subjektivismus entbehren, der die eigene Stimmung in die tote Natur einträgt und daher noch nicht imstand sind, Atmosphäre zu schaffen. Hingegen herrscht bereits der ausgesprochenste Naturalismus. Auf dem Theater triumphiert Menander, der in seinem Dialog ebenso elegant wie in seiner Toilette den Typus des Sittenstücks geschaffen hat, jenes Gemisch aus Pikanterie und Sentimentalität, worin im vorigen Jahrhundert die Franzosen brillierten. Auch bei ihm steht zumeist die edle Hetäre im Mittelpunkt und ein Goldregen von glitzernden Bonbons verhüllt die Leere der kalt konstruierten Handlung. Eine gewisse rhetorische Manier, die vor allem blenden will, bemächtigt sich nicht nur der Bühne, sondern auch der Geschichtsschreibung und der bildenden Kunst und dringt sogar ins tägliche Leben. Die Architektur will in erster Linie repräsentieren, die Plastik ist genrehaft und höchst wirklichkeitstreu und glänzt durch virtuose Technik. Der sogenannte neuere attische Dithyrambos betritt schon den Weg der Programmmusik, ebenso angefeindet wie in unseren Tagen. Es gibt bereits Varieté-Künstler und Herondas aus Kos schreibt seine Mimjampen, parodistische und realistische Kabarettszenen aus dem ionischen Volksleben. Die beliebteste literarische Form aber war die Diatribe, die ungefähr unserem Feuilleton entspricht. Den höchsten Ruhm des hellenistischen Zeitalters bildet seine Wissenschaft. Die Konzeption des zientifischen Menschen stammt von Aristoteles, den sein Lehrer Platon nicht ohne eine gewisse Geringschätzung den Leser genannt hat. Wie in der Kunst der Artist und der Kenner, so taucht in der Literatur der Gebildete auf, der mit seinesgleichen eine Art Sekte bildet und eine Art Geheimsprache und Geheimwissen gemeinsam hat. Eine ganze Reihe von Disziplinen wurde in jener Zeit überhaupt erst geschaffen. Aristarch von Samothrake begründete die kritische Philologie, Dikaiarch aus Mesene in seinem Bios Hellados die Kulturgeschichte, Duris aus Samos die Kunstgeschichte, Polybios die pragmatische Geschichte, Theophrast die Physiologie der Pflanzen, Apollonius von Perge die Trigonometrie und die Lehre von den irrationalen Größen. Euklid schuf nicht nur in seinen Elementen das klassische Lehrbuch der Geometrie, sondern lieferte auch die erste systematische Darstellung der Optik als der Lehre von der Fortpflanzung des Lichts und der Katoptrik als der Lehre von der Zurückwerfung des Lichts, während Archimedes die Formeln für den Kreisumfang und den Kugelinhalt aufstellte, eine Theorie der Hebelwirkung gab, aufgrund deren er Flaschenzüge konstruierte und das fundamentale archimedische Prinzip fand, das ihm die Berechnung des spezifischen Gewichts ermöglichte. Auch die Chirurgie, die Pharmakologie und die Anatomie, unterstützt durch Vivisektionen an Verbrechern, erhielten damals ihre wissenschaftliche Gestalt. Zoologische Gärten, Antiquitätensammlungen, Enzyklopädien, riesige Bibliotheken wurden angelegt. Kurz, damals hat jenes geheimnisvolle Etwas, das wir Bildung nennen, den Charakter von Elephantiasis bekommen, den es bis zum heutigen Tage besitzt. Es gab auch bereits ziemlich genaue Sternkarten und Berechnungen von Sonnen- und Mondfinsternissen und um 250 lehrte Aristarch von Samos, Die Erde drehe sich um ihre eigene Achse und um die Sonne, die sich unbeweglich im Mittelpunkt des Weltalles befinde. Ungefähr um dieselbe Zeit erklärte der Geograph Eratosthenes, dem die Kugelgestalt der Erde sehr wohl bekannt war, es sei möglich, von Iberien, Spanien, aus Indien zu erreichen. Die Entdeckung des Luftdrucks brachte Ktesibios auf den Gedanken, aus kleinen Geschützen durch komprimierte Luft Wurfgeschosse zu entsenden. Heron von Alexandrien erfand nicht nur einen Weihwasserautomaten, einen mechanischen Türöffner und einen Taxameterwagen, sondern auch Schraubenpressen, Schöpfwerke und Seilbahnen, bei denen der Dampfdruck die treibende Kraft bildete. Die antike Menschheit stand also damals dicht vor der Annahme des heliozentrischen Systems, der Entdeckung Amerikas und der Erfindung der Dampfmaschine. Hellenistischer Nihilismus. Und noch etwas kam damals zur Welt, die Frauenemanzipation. Königinnen machten Geschichte, Philosophinnen und Romanschriftstellerinnen Literatur. Und umgekehrt beginnen die Dichter für die Frauen zu schreiben. Die Frauenseele wurde entdeckt und mit ihr die sentimentale Liebe. Damals ist die Dame erfunden worden. Sie beginnt sich frei zu bewegen, an allem Anteil zu nehmen, Sport zu treiben. Was Koketterie, Galanterie und Mode ist, hat erst jene Zeit erfahren. Man küsst den Damen die Hand und denkt allen Ernstes daran, sich aus unglücklicher Liebe umzubringen. Und noch eine zweite Großmacht kam damals empor, das Papier. Man gewöhnt sich daran, alles schriftlich und möglichst umständlich schriftlich zu sagen. Ein gewisser femininer, überzivilisierter Zug zeigt sich auch in der Bartlosigkeit, die damals allgemein wird. Einer der Seleukiden, der diese Mode nicht mitmachte, fiel dadurch bereits so auf, dass er den Beinamen Pogon, der Mann mit dem Bart, erhielt. Man bezog die ausgesuchtesten kulinarischen und geistigen Leckerbissen aus allen Weltgegenden und verfiel durch die Überfülle und Überschmackhaftigkeit dieser Genüsse in Blasiertheit, Lebensmüdigkeit und Übersättigung. Über dieser feinnervigen, betriebsamen und allwissenden Menschheit brütete ein ungeheurer, bleierner Nihilismus. Wenn der Mensch keinen Schmerz und keine Freude mehr empfindet, wird der Winter der Seele gelöst. In diesen Worten Epikurs war die Formel für die Stimmung der Zeit gefunden. Und die drei herrschenden philosophischen Systeme, so sehr sie sich untereinander bekämpften, mündeten alle in dieselbe, nur verschieden eingekleidete Pointe. Die epikureische Anpreisung der Ataraxie, der Unerschütterlichkeit, das stoische Ideal der Apathie, der Fühllosigkeit und die skeptische Forderung der Epoche, der Enthaltung vom Urteil, intendieren im Grunde das Gleiche. Und so kam es zu dem grandiosen Schauspiel eines allgemeinen Weltekels, der die antike Kulturmenschheit wie eine Epidemie ergriff, bis eines Tages in einer fernen, verachteten Provinz ein neuartiger Heros geboren wurde. Nicht der Sohn Jupiters und nicht Jehovas, sondern des wahren Gottes. Der verstand von der Philosophie mehr als Plato und vom Erobern mehr als Alexander und erlöste diese Menschheit. Die griechische Musikalität. Nur weil die Alexandrinerzeit in ihrer ungeheuren Erwartung des neuen Gottes bereits eine Art Vorhalle des Christentums bildet, steht sie unserem Verständnis etwas näher. Aber, darüber dürfen wir uns keiner Täuschung hingeben, die vorchristlichen Völker sind für uns in ihren letzten Seelengründen unverständlich. Hermann Grimm sagt in seiner prachtvollen Goethe-Biografie, Zitat, das Fremde im griechischen Wesen überwinden wir niemals. Es wird erzählt, dass als letztes Kennzeichen der übrigens völlig weiß gewordenen Negerabkömmling in Amerika, der Caterons, der Mond am Fingernagel dunkel bleibt. So, wenn uns Homer und Platon, selbst Aristoteles und Thukydides, noch so verwandt erscheinen, ein kleiner Mond im Nagel erinnert uns an etwas wie Ichor, das Blut der Götter, von dem ein letzter Tropfen in die Adern der Griechen mit hineingeflossen war. Zitat Ende. Die Griechen sind für uns das exotische Volk par excellence. Dass wir auch heute noch über diese Tatsache nicht genügend im Klaren sind, liegt an der gutmütig-linkischen Selbstgefälligkeit und Leichtgläubigkeit unseres Schulbetriebs, der seit Jahrhunderten in den Händen trostlos undifferenzierter und psychologisch extrem unbegabter Silbenzähler ruht. Immerhin muss ein grundstürzendes Werk wie Spenglers Untergang des Abendlandes über die hoffnungslose Kluft, die uns vom Altertum trennt, vielen die Augen geöffnet haben. Wenn man versuchen will, sich von dieser prinzipiellen Verschiedenartigkeit der griechischen Kultur ein flüchtiges Bild zu machen, wird man, glauben wir, zunächst von ihrer eminenten Musikalität ausgehen müssen. Nicht die bildende Kunst stand im Mittelpunkt des hellenischen Lebens, sondern die Musik. Der Sänger galt als unmittelbar von Gott inspiriert, wie umgekehrt jedes Gebet ein Gesang war. Sogar das Kriegswesen ruhte auf der Musik, die als das stärkste Mittel des taktischen Zusammenhalts angesehen wurde. Der Pfeifer war die wichtigste Person sowohl beim Infanterieangriff wie auf der Galeere. Die Hermen, die dem Wanderer den Weg angaben, trugen ihre Orientierungsdaten in Hexametern. Wir würden in der Erneuerung dieser Sitte mit gutem Grund einen lästigen und lächerlichen Snobismus erblicken. Aber der Grieche empfand eben selbst in Dingen der banalen Lebenspraxis metrisch. Die Musik besaß eine solche Macht über die griechische Seele, dass man sie zu therapeutischen Zwecken verwendete. Pythagoras heilte Kranke durch Gesang und Plutarch erzählt von einem leidenden Mädchen aus Argos, das vom Orakel ein Mittel zur Genesung erfragte und den Bescheid erhielt, sie möge sich dem Dienst der Musen weihen. Sie folgte dem Rat und kam so zu Kräften, dass sie eine Art peloponnesische Jeanne d'Arc wurde, die an der Spitze eines weiblichen Chors einen Einfall der Spartaner zurückschlug. Man glaubte, dass die Töne selbst über die Verstorbenen noch Gewalt hätten. Auf den Salbgefäßen, die ins Grab mitgegeben wurden, suchten die Hinterbliebenen den Schatten des Toten durch Flötenspiel zu erfreuen. Im Leben aber hatte die Musik für die Psyche dieselbe pädagogische Bedeutung wie die Gymnastik für den Körper, die im Grunde ja auch nur eine Art rhythmische Schulung des Leibes ist. Der Grieche war aufs Tiefste überzeugt, nur eine musikalische Seele könne gesund, stark, weise und schön sein. Plato sagt in seiner Schrift über den Staat, dass Hässlichkeit und schlechte Sitte mit Mangel an Rhythmus und Harmonie verwandt seien. Der körperlich und sittlich schöne Mensch, in dem das Ideal der Kallikratie verwirklicht ist, der wohlgeordnete Staat, der ganze Kosmos, wurde unter dem Bilde der Symphonie vorgestellt. Nomos heißt sowohl Gesetz wie Melodie. Jede Polis war zumindest gedacht als ein Stück Kammermusik. Musikalische Neuerer wurden als politische Revolutionäre angesehen. Die Gliederung des Tempels und aller seiner Teile, der Säule, des Architravs, des Dachs, ist streng rhythmisch. Die Giebelfelder sind metrisch, symmetrisch gebaut wie Verse, die sich heben und senken. Dieselbe musikalische Geometrie herrscht im Bau der Tragödie, in ihrer gleichmäßig emporstrebenden und herabfallenden Handlung und ihren genau korrespondierenden Wechselreden. Und auch die Gemälde waren aller Wahrscheinlichkeit nach auf- und absteigend um einen Mittelpunkt komponiert. Man darf auch nicht vergessen, dass alle Dichter in erster Linie Komponisten waren. Lied war wirklich Lied. Tyrtaios und Pindar, Alkaios und Sappho haben gesungen. Ein neuer Lyriker war vor allem der Erfinder eines neuen Tonfalls, das Wort im buchstäblichen Sinne genommen. Auch die Epen wurden ursprünglich gesungen, später zumindest melodramisch rezitiert. Selbst die Rhetoren haben in einer Weise, die uns aufs Höchste befremdet hätte, psalmodiert, etwa in der Art des Sekko-Rezitativs, und zwar noch zur Römerzeit. Die drei großen Tragiker waren vor allem als Tondichter berühmt und Euripides hat als kühner Umgestalter des Musikdramas ebenso leidenschaftlich angefeindet wie begeistert gepriesen und kopiert, eine ähnliche Rolle gespielt wie Richard Wagner. Die Tragödie war eine Art Gesamtkunstwerk aus Bühnenbild, Text, Mimik, Gesang und Tanz, zusammengehalten durch die Musik, wobei wir jedoch nicht wie bei der modernen Oper an ein übermächtiges Riesenorchester zu denken haben, sondern an eine Art inneren Rhythmus, da die Instrumentation für unsere Begriffe sehr einfach und fast dürftig war. Die griechische Tonkunst kannte keine Streichinstrumente, die Trompete nur für Signalzwecke und war überhaupt im Wesentlichen bloße Vokalmusik, indem sie die Instrumente fast nur zur Begleitung und nur selten und in sehr bescheidenem Ausmaß zum Solospiel verwendete. Das ganze Tragödienorchester bestand aus einem Gitarristen und einem oder zwei Flötenspielern. Vor allem aber verwarf sie die Mehrstimmigkeit. Der Chor sang immer nur unisono. Der Vortrag der Solisten bewegte sich zwischen Rhapsodien, Wechselgesängen mit dem Chor, Duetten und monologischen Arien. Erst in der hellenistischen Zeit, in der auf allen Gebieten ein neuer, ungriechischer Geist zur Herrschaft gelangt, singen die Schauspieler nicht mehr und der Chor wird in den Zwischenakt verwiesen, wohin er in diesem Fall gehört. Ihn als Sprechchor unisono reden zu lassen, wie es von Schiller in der Braut von Messina und bis zum heutigen Tage immer wieder gelegentlich versucht wurde, ist ein künstlerischer und psychologischer Nonsens. Die Musik lässt sich eben, wie gesagt, von den poetischen Werken der Griechen ebenso wenig ablösen wie die Farbe von ihren architektonischen und plastischen Werken. Tut man es dennoch, so gelangt man zu der Monstrosität, das gesprochene Libretto zum dramatischen Ideal zu erheben. Liebe Frau Professor Meyer, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug gehabt vorher? Ich kannte natürlich die Existenz der Kulturgeschichte, vor allen Dingen der des Altertums, aber ich muss gestehen, dass ich ihn nicht gelesen hatte vorher. Und was ist Ihr erster Eindruck von diesem Text? Ich bin tief beeindruckt. Also ich bin sehr tief beeindruckt über zunächst mal das enorme Wissen, das enorme Detailwissen. Also ich spreche jetzt nur mal vom Altertum. Und ich bin auch sehr beeindruckt von seinem Stil, wie er das schreibt. Und ich finde es außerordentlich faszinierend, ja, wie konsequent und pointiert er Stellung bezieht. Ja, man hat den Eindruck, er will herausfordern, er will mit seinen Wertungen auch Widerspruch provozieren. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich finde, dass diese Beharrlichkeit von Bewertung, von Äußerungen, der subjektiven Einschätzung, dass die diese Darlegung doch außerordentlich lesenswert machen und auch vergnüglich. Sie leiten das Institut für klassische Archäologie. Wie würden Sie vom fachlichen Standpunkt aus das Bild, das Friedell da vom antiken Griechenland zeichnet, beurteilen? Das ist ein bisschen schwierig. Also ich finde, dass Friedell sehr stark oszilliert zwischen zum Teil sehr, sehr überraschenden und sehr modern anmutenden Wertungen und Kenntnissen und Präferenzen. Also wenn er etwa ganz beharrlich auf die Bemalung griechischer Skulpturen und griechischer Tempel, griechischer Bildwerke allgemein abhebt und so deutlich heraushebt, wie wichtig das wäre als Korrektiv für unsere, wie sagt er, für die Gipsgriechen, für diese Vorstellung von weißer Plastik. Also da berührt er, ohne natürlich das in irgendeiner Weise ahnen zu können, da berührt er Themen, die erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten vermehrt auch zum nicht nur Kenntnisstand, sondern zur echten Forschungspraxis gehören. Also man hat zu Friedels Zeiten gewusst, dass die Tempel und die Statuen bemalt waren. Er bezieht sich ja auch auf Äußerungen und er bezieht sich auf die Forschung, die zu seiner Zeit bekannt waren. Und wenn er von der Farbigkeit spricht, dann weiß ich genau, welche Werke, welche archäologischen Werke er da im Kopf hatte. Aber er konnte ja nicht ahnen, dass das mal ein so heißes Thema wird und dass wir heutzutage auch von unserer ganzen Geschmacksrichtung seine Einschätzung der Farbigkeit eher recht geben würde. Also da ist man überrascht, wie stark er sich auch von bestimmten klassizistischen Vorstellungen seiner Zeit abwendet und eine sehr eigenständige und ich möchte jetzt mal sagen, also doch auch durch Intuition begründete Haltung an den Tag legt. Andererseits, in anderen Fällen kann man sich über seine Bewertungen nur so wundern, dass ich mich insgeheim frage, hat er das wirklich ernst gemeint, ja, wenn er sich etwa über Sokrates äußert oder wenn er immer wieder über Winkelmann sagt, ja, dass das doch eigentlich eine große Gefahr oder ein sehr stark verfälschendes Bild geworden ist. Also er oszilliert, meine ich, auch in seinen Wertungen etwa, wenn er über den Hellenismus spricht, sehr stark zwischen Faszination, ja, wo er auch bestimmte Sympathien, meine ich, nicht verbergen kann. Andererseits aber will er ebenso wenig seinen Spott, ja, für das, was er dann letzten Endes doch für dekadent hält, ja, nicht verbergen. Und ist letzten Endes, obwohl er sich sehr kritisch zu der Heraushebung der Klassik äußert, natürlich irgendwo von dem klassizistischen Bild der Griechen geprägt. Das scheint dann immer wieder durch. Also was mir an gerade dem Text, den ich gelesen habe, wirklich sehr stark, was mich da sehr stark fasziniert, ist sein Hin und Her zwischen, ja, Empathie im Sinne von sich verwandt fühlen mit bestimmten Strömungen und dann auch wieder sehr, sehr krassen, einer sehr, sehr krassen Kritik an bestimmten Erscheinungen. Also es hätte sicher Spaß gemacht, sich mit ihm zu unterhalten und ihn auf bestimmte Positionen auch festzunageln. Heißt das, zu Friedels Zeiten waren Winkelmanns Irrtümer der Achromie zum Beispiel zwar bekannt, aber man hat sie anders bewertet, noch nicht so krass bewertet. Dann, ich meine, Friedel konnte natürlich nicht mehr wissen, als was in der archäologischen Forschung seiner Zeit bekannt war. Und wie gesagt, das hat er bewundernswert rezipiert. Ja? Worin er sich absetzt und ja auch ganz dezidiert absetzen will, ist mehr oder weniger die Schulweisheit. Ja? Da spricht er ja auch dezidiert und an mehreren Stellen, also davon, dass so bestimmte Verszähler unsere Erkenntnis eigentlich eher verstellen als fördern. Ja? Also da stellt er sich ganz dezidiert, also gegen etablierte, ich sage jetzt mal Wissenschaften, gegen etablierte Schulmeister, gegen eine sehr stark popularisierte Sicht. Ja? Da muss man ihm natürlich sein Essayistentum, ja, sein Journalistentum zugutehalten. Er will nicht Wissenschaftler sein, er ist nicht Wissenschaftler. Er will eine andere Art von Präsentation vornehmen und die ist sehr, sehr, sehr gerechtfertigt, die ist sehr berechtigt. So etwas brauchen wir auch. Ja? Es muss nur eben ganz klar sein, wo die Rollenverteilung ist, wo die Beweislast liegt, ja? Und wo Raum ist für eine sehr produktive, subjektive Verarbeitung dessen, was die Wissenschaft erarbeitet hat und eine dann mit eigenen Stellungnahmen und begründeten Wertungen weitergegebene Sicht der Dinge. Also ganz klar, Friedel hatte unglaublich minutiöse Detailkenntnisse dessen, was die Wissenschaft damals wusste. Ja? Und mich fasziniert eben gerade, dass er, ich sage jetzt mal, den Mainstream der Bewertungen nicht so teilte, dass er auch relativ selten, ja, Namen nennt von Fachwissenschaftlern, ja, dass er eigentlich einen Endloskommentar zu, ich möchte mal sagen, dem Wissen seiner Zeit über die Antike abgibt. Einer der Punkte, wo Friedel sich dem antiken Griechenland sicher sehr verbunden fühlte, ist der Universalismus. Und so sieht er ja auch die Herausbildung des Spezialistentums eigentlich als Sündenfall. Ja, also da muss man jetzt vielleicht doch als, als Schulgelehrter oder als Wissenschaftlerin sagen, dass er natürlich in gewisser Weise, so wie wir alle, nur das wissen kann, was die Quellen hergeben. Und diese Zeit, die er da jetzt für das Spezialistentum einerseits mit Faszination, aber andererseits dann doch mit einer gewissen Herablassung anspricht, also die hellenistische Zeit, das Alexandrinertum, das ist eben dann doch eine Zeit, wo unsere Quellenlage in gewisser Weise für diese Erscheinung des täglichen Lebens und für dieses Spezialistentum mehr hergibt oder wo wir, sagen wir mal, mehr auf solche Erscheinungen gestoßen werden. Es hat selbstverständlich Spezialisten in fast allen Gattungen, die er hier nennt, auch schon früher gegeben. Ja, es gab natürlich Spezialisten für bestimmte handwerkliche Dinge, es gab Spezialisten für bestimmte Gattungen. Ja, aber ich möchte nicht sagen, dass er jetzt vereinfacht, ja, aber er hat in fast allem einen sehr zugespitzten Blick und macht in gewisser Weise auch das, was er selbst bestimmten Strömungen vorwirft. Er nimmt gewisse Charakteristika als konstituierend für eine ganze Epoche. Und von daher könnte man vieles von dem, was er grosso modo durchaus richtig sieht, aber sehr stark pointiert ausdrückt, könnte man, ich sage mal, mit anderen Quellen ausgleichen. Man könnte das Bild differenzierter zeichnen, man könnte Fragezeichen einschieben, Gegenargumente bringen. Ja. Ich sage mal, dass er viele Erscheinungen des Hellenismus zu ausschließlich für diese Epoche in Anspruch nimmt und Entwicklungslinien entweder nicht sieht oder nicht sehen will, sage ich es mal so. Naturgemäß sind aus dieser Zeit vor allem Bildnisse, Statuen, Reliefs etc. auf uns gekommen. Wie Friedel schreibt, war die altgriechische Kultur aber eigentlich auch eine sehr akustisch zentrierte. Trifft das zu? Also damit hat er sicher recht. Vor allen Dingen, wenn er uns immer wieder ins Gedächtnis ruft, dass das Lesen, auch das Schreiben von Texten vor der hellenistischen Zeit nicht so zu der täglichen Praxis im Umgang mit Literatur gehörte. Ja? Also es gab einen beachtenswerten Grad des Alphabetismus. Ja? Es liegt nicht daran, dass die Leute nicht lesen und schreiben konnten. Aus vielen, vor allen Dingen auf politischer Ebene zu beobachtenden Phänomenen können wir daraus schließen, dass es tatsächlich sehr, sehr viele, einen sehr, sehr hohen Prozentsatz der Bevölkerung gab, der lesen und schreiben konnte. Denken Sie etwa auch an die einfachen Handwerker, ja? Die einfache Produkte des Lebens, also Töpferprodukte mit unendlich vielen Schriftzeichen überzogen haben. Also wir können davon ausgehen, ja, dass Lesen und Schreiben eine ganz verbreitete Kulturtechnik war. Es geht aber darum, wie und wo man sie einsetzt. Ja, das, was wir als Literatur bezeichnen, wenn wir an die Epen denken, an die vielen Geschichten, wenn wir an Drama denken, ja, dann denken wir sehr häufig an geschriebene Sprache, wir denken an Texte und wir denken auch an Rezeption von dem, was wir Literatur nennen, durch Texte, durch Lesen. Und das war in Griechenland durchweg nicht der Fall. Also Homer hat man tatsächlich gehört, ja? Die Epen wurden vorgetragen. Herodot, der Geschichtsschreiber, der Historiker, der hat aus seinem Werk, aus seinen Schriften vorgelesen. Ja? Und erst so, sagen wir, 2-3 Generationen vor Alexander dem Großen, wurde es überhaupt üblich, dass man literarische Texte auch zu Hause hatte. Ja? Es gab Texte, also es gibt eine lange Diskussion darüber, ob die homerischen Epen als Texte aufgezeichnet wurden oder ob das tatsächlich Oral Poetry war und nur als gesprochene Verse existierte. Und da bin ich dezidiert der Meinung, dass aufgrund der Komplexität des Epos ein Text, eine schriftliche Fassung vorauszusetzen ist. Aber das war nicht die Art und Weise, in der man diese homerischen Verse rezipierte. Ja, also insofern ist Friedels Beharren auf der gesprochenen Sprache ganz richtig. und auch natürlich die Bedeutung, die er der Metrik und überhaupt der Musikalität zubilligt. Ich bin keine Philologin, ich kann über Metrik, also über das Rhythmische sprechen, sehr wenig sagen. Ja? Und wir können natürlich auch über Musik nicht so viel sagen, wie wir eigentlich gerne sagen würden, obwohl es gerade hier in Wien auch Forschungen zur antiken griechischen Musik gibt. Aber es gibt einfach, wie auch in der Bilderwelt, bestimmte Bereiche der griechischen Kultur, die für uns immer verloren sein werden, wie die große Malerei, wie eben ein großer Teil dessen, was Friedel Musik nennt. Aber dass er darauf hinweist, wie wichtig das war, das ist eines der großen Verdienste. Und sehen Sie, da sehe ich überhaupt eines der Verdienste von Friedel. Er ist eben nicht der Fachwissenschaftler, er ist nicht der Archäologe oder der Philologe oder der Musikwissenschaftler oder der Historiker. Und er ist imstande, immer diese Verbindungen zu machen. Bei Musik hätte ich eben auch an Vertonungen gedacht. Ich hätte an die gesprochene, metrisch vorgetragene Sprache im Theater oder bei den Rezitationen der Epen gedacht. Aber mit vollem Recht macht er auf die Melodie der Sprache aufmerksam und das auch, ich sage jetzt mal, ganz einfache Mitteilungen oder Mitteilungen, die wir nicht in Form von Versen und Rhythmus greifen würden, wie etwa eben diese Sprüche auf den Hermen, dass das natürlich auch alles metrisch war, ja? Dass uns einfach durch dieses rhythmische Sprechen, das wir so nicht mehr haben, auch ein ganz großer Zugang zu unserer Vorstellung von griechischer Lebenswelt entgeht. Das ist das, was ich sehr bewundere, ja? Dass er Verknüpfungen herstellt, die wir kennen, wenn wir sie uns bewusst machen, die aber sehr häufig durch einen nur partiellen Zugang zu Aspekten der Kulturen, und das gilt ja für alle Zeiten und alle Wissenschaften, nicht in der Weise präsent sind, wie Friedel sie jederzeit parat hat und dann eben immer wieder solche Brücken baut. Friedel stellt im Kapitel eine lange Liste von einander widersprüchlichen Zitaten voran, schließend mit dem Satz, dass in den alten Griechen noch jeder das gefunden hat, was er oder sie drin finden wollte. Waren die damals so widersprüchlich oder hat das was damit zu tun, dass es ja doch ein relativ langer Zeitraum ist, in dem sich all das abgespielt hat? Man könnte sagen, sowohl als auch. Aber eines ist ganz richtig und das macht ja letzten Endes auch eines der Faszinosa der griechischen Kultur aus. Wir haben so unendlich viele Äußerungen. Wir haben die ungeheuer starke Bilderwelt. Ja? Jedes Bild ist eine Interpretation, eine Aussage zu entweder einer mythischen Geschichte oder einer Begebenheit des täglichen Lebens. Also kurzum, wir können ganz viele Äußerungen, seien sie schriftlicher oder bildlicher Natur, fassen. Wir haben letzten Endes doch sehr viele unterschiedliche Sichtweisen. Ja? Und dadurch muss eigentlich geradezu zwangsweise auch ein sehr heterogenes Bild entstehen. Friedel zitiert häufig oder bezieht sich häufig auf bestimmte philosophische Schriften. Ja? Platon kommt häufig vor, oder Aristoteles. Wir wissen aber, dass Platon natürlich nicht repräsentativ war für den Durchschnitts-Athener des 4. Jahrhunderts. Und vieles von dem, was Platon gut fand, was andere Philosophen vertreten haben, das findet natürlich Widerspruch, nicht nur bei anderen Berufsphilosophen, ja, sondern das findet Widerspruch oder Zustimmung, ja, in einer Fülle von Stimmen, von denen wir zumindest einige auch noch haben. Und so können sie unterschiedliche Lebensphilosophien, unterschiedliche Maximen, unterschiedliche Sichtweisen zu vielen Dingen des täglichen Lebens, auch innerhalb einer relativ kleinen Gemeinschaft, nehmen wir mal das Athen des 4. Jahrhunderts, die Zeit, in der Platon lebte, fassen. Es ist also nicht nur der Tatsache geschuldet, dass wir eine griechische Kultur haben, die wir allein schon in der Antike über 1500 Jahre verfolgen können. Wir, damit meine ich wie heute, Friedel macht ja sozusagen mit den Alexandrinern Schluss und tut so, als ob mit Christi Geburt das antike Griechentum zu Ende war. Da kamen noch 500 Jahre, ja, alleine pagane Welt, das darf man nicht vergessen. Aber es ist ganz dezidiert nicht nur der lange Zeitraum und letzten Endes auch der große geografische Rahmen, innerhalb dessen sich griechische antike Kultur abgespielt hat, sondern es ist auch die Tatsache, dass wir eben nicht nur, ich sag mal übertrieben, heilige Bücher oder die Werke von einigen wenigen Männern, Autoren, wie er sie so schön nennt, haben, sondern wir haben eine große Vielfalt von Äußerungen. Wie gesagt, nicht so viel, wie wir hätten. Es gibt viele, viele Bereiche, die wir überhaupt nicht abdecken können, nicht nur Materialbereiche. Wir haben ganz wenige Female Voices, wie es immer so schön heißt. Ja? Wir haben ganz wenige Fälle, in denen wir den weiblichen Teil der Bevölkerung in schriftlichen oder in bildlichen Quellen als Konzipientinnen, als Autorinnen sozusagen fassen können. Wobei natürlich in den schriftlichen Quellen und in den bildlichen Quellen weibliche Figuren omnipräsent sind. Aber wir können nicht in dem Maße, wie wir das wünschen, tatsächlich eigene Stimmen fassen. Und das trifft natürlich für andere Bevölkerungsgruppen auch zu. Ja? Kinder, Fremde, Sklaven. Also wir haben immer nur einen kleinen Ausschnitt, aber selbst der kleine Ausschnitt unserer Quellen erlaubt es uns letzten Endes, Aussagen über die griechische Kultur zu treffen, die nicht konform sein müssen mit dem, was uns Platon auf vielen Seiten oder Aristoteles auf vielen Seiten sagt. Und diesen Reichtum, den vermag Friedel auch gut auszunutzen. Wo liegen Ihre persönlichen Forschungsschwerpunkte? Meine persönlichen Forschungsschwerpunkte liegen sehr dezidiert im Bereich der griechischen Kulturgeschichte. Ich sage das dazu, weil die klassische Archäologie ja im Kernbereich griechische und römische Kultur umfasst und wir ja sehr, sehr viel der griechischen Kultur überhaupt nur durch den Filter der Römer tradiert haben und durch den Filter der Römer sehen können. Also insofern käme ich überhaupt nicht darum herum, mich als klassische Archäologin mit Schwerpunkt griechische Kultur auch intensiv mit der römischen auseinanderzusetzen. Meine Forschungsschwerpunkte innerhalb der griechischen Kulturgeschichte sind einmal tatsächlich Bilderwelten im Sinne von visuelle Kommunikation. Wie funktionieren Bilder? Für welche Zwecke hat man in welcher Weise visuelle Formen gefunden? Eines der faszinierendsten Phänomene der griechischen Kultur ist ja die Tatsache, dass selbst abstrakter, ja, der Sieg, der Frieden, was auch immer, dass selbst das körperhaft dargestellt wurde, dass das selbst das versucht wurde, visuell zu veranschaulichen. Sie können nicht etwas wie die Zwietracht oder die Eintracht bildlich erfassen, aber die Griechen haben es gemacht. Also das ist faszinierend. Einmal die Visualisierung, ja, und zum Zweiten dann doch dezidiert die Kulturgeschichte von Athen, weil, das muss ich ganz offen sagen, Athen die griechische Stadt ist, von der wir das dichteste Quellenmaterial haben und auch das am breitesten gestreute. Also wir haben unendlich viel archäologisches Material aus Athen und wir haben eben unendlich viel Schriftquellen, die von Autoren stammen, die in Athen gelebt haben. Also denken Sie an das gesamte Theaterwesen, aber auch die Redner. Also wir haben sehr, sehr, sehr viel Quellenmaterial, auch epigraphisches Quellenmaterial zu Athen. Und da sind Versuche in Zusammenschauen unter Einbeziehung ganz unterschiedlicher Quellen Aussagen über bestimmte Phänomene der antiken Kultur zu treffen, einfach am aussichtsreichsten, aussichtsreicher als in manch anderen Gebieten, wo man dann doch auf ganz bestimmte Zeiten oder ganz bestimmte Materialgruppen angewiesen ist. Und innerhalb dieses riesigen Gebiets der Kulturgeschichte Athens beschäftige ich mich vor allen Dingen mit Kultgeschichte. Ich beschäftige mich gerade mit der Geschichte des Kultes der Stadtgöttin Athena auf der Akropolis. Und da, das wird häufig übersehen, da war der weibliche Teil der Bevölkerung wirklich völlig gleichberechtigt beteiligt. Ja? Also am Kultpersonal, aber auch an Kultpraxis. Und da stoßen wir sozusagen, selbst wenn wir das nicht suchen würden, stoßen wir tatsächlich auch auf weibliche Agenten, auf Personen, die in allen Funktionen, die mit Kultausübung zu tun haben, befasst waren. Und insofern sollte man das also selbstverständlich berücksichtigen und sich damit beschäftigen. Aber unabhängig davon ist es natürlich eine besondere Herausforderung, aus unserem archäologischen Quellenmaterial immer wieder Rückschlüsse zu ziehen, die anderes Quellenmaterial, etwa die schriftlichen Quellen, nicht so hergeben. Ja, und da können wir mit unserem Bildmaterial doch sehr viel Aussagen zu, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, Sozialgeschichte treffen. Wir können Aussagen zu weiten Gebieten der Kultur treffen. Wir können beitragen zu einer Mentalitätsgeschichte, die alleine mit schriftlichen Quellen so nicht möglich wäre. Und insofern ist die Beschäftigung mit Äußerungen von Frauen und mit Artefakten, mit materieller Kultur, die für Frauen gemacht wurde und von Frauen verwendet wurde und im Bereich der weiblichen Lebenswelt eine Rolle spielte, eigentlich eine genuine Aufgabe der klassischen Archäologie. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Zu Gast war diesmal Marion Meyer. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 12. Mai 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.